Hier ist Avayon mit seinem To Make People Happy Mix. You'll have to listen very carefully to hear the little melody. FM4 La Boom Deluxe. Also, seit ich ein Kind bin, strebe ich immer nach diesem Gefühl, das so zwischen den Zeilen ist. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so, keine Ahnung, einfach das Gefühl von dem jetzigen Moment. So, weil ich denke, wir haben irgendwie am Ende des Tages nur den jetzigen Moment. Und ich hatte immer die Vision, einfach auch Leute zu connecten durch die Liebe in der Musik und durch die Liebe, die die Musik ausdrückt. Und das alles zu verpacken und das auch irgendwie so, da auch sein Ding damit zu machen, ist für mich das Schönste, das es gibt. Und ich freue mich, dass ich das machen kann. Ich freue mich, dass Leute sich das anhören. Und ich freue mich, dass das erst der Anfang der Reise ist. Und am Ende des Tages habe ich mich gefragt, okay, warum macht man das? Warum mache ich das? Und für mich geht es darum, Leute damit glücklich zu machen. Und weil dann bin ich glücklich. Deswegen to make people happy. love. Fell in love. Yeah. To make people happy. Thank you. sein? Love. Ist ein Love. Yeah. To make people happy. I saw your second glances, got your looks from across the room. I see the way you're smiling, they got me looking at you. Now time is not the issue, though I don't have much to lose. You out the high, I've been looking for this dip on my blues. I need you to play.

Could you be mine?

Azúcar, tu agua. life itself. Music is life itself. It's the moment we go through every day. The highs, the lows. Everything. Love. Love. Yeah. To make people happy.